Kapitel 1 Das Recht auf Ausarbeitung. In London, das ich oft als mein selbst auferlegtes Exil definiere, wurde mir klar, dass Israel und der Zionismus nur Teile des umfassenderen jüdischen Problems sind. Israel ist der jüdische Staat, zumindest behauptet er das. Israel wird von den Juden weltweit in hohem Maße institutionell, finanziell und spirituell unterstützt. Zionismus und Israel wurden so zu symbolischen Identifikatoren des heutigen Juden. Doch obwohl Israel der jüdische Staat ist, obwohl er von jüdischen Lobbys in der ganzen Welt stark unterstützt wird, ist kaum ein Kommentator mutig genug, die Frage zu stellen, wofür das Wort Jude steht. Anscheinend ist diese Frage im westlichen Diskurs immer noch ein Tabu. In diesem Buch werde ich versuchen, den Knoten zu entwirren. Ich werde scharfe Kritik an jüdischer Politik und Identität üben. Doch es sollte schon an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es keine einzige Referenz auf Juden als ethnischer Gruppe oder Rasse gibt. In meiner Schrift unterscheide ich zwischen Juden, dem Volk, Judentum, der Religion und Jüdischkeit, der Ideologie. Dieses Buch beschäftigt sich nicht mit Juden als Volk oder ethnischer Gruppe. Meine Untersuchungen führen mich vielmehr zu dem Schluss, dass Juden keine Art rassischen Kontinuums bilden. Kurz, wer eine blut- oder rassebezogene Interpretation des Zionismus sucht, muss andere Bücher lesen. In meiner Arbeit enthalte ich mich auch einer Kritik des Judentums, der Religion. Stattdessen stelle ich verschiedene Interpretationen des judaischen Gesetzbuches gegenüber. Ich behandle jüdische Ideologie, jüdische Identitätspolitik und den jüdischen politischen Diskurs. Ich frage, was Jude sein mit sich bringt. Ich suche nach den metaphysischen, spirituellen und soziopolitischen Begriffsinhalten. Meine Entdeckungsreise beginne ich mit einer relativ einfachen Frage. Wer sind die Juden? Oder was meinen Menschen, wenn sie sich selbst als Juden bezeichnen? Entsprechend ihrer Selbstwahrnehmung lassen sich diejenigen, die sich Juden nennen, in drei Hauptkategorien unterteilen. Erstens diejenigen, die das Judentum, also die Religion, befolgen. Zweitens diejenigen, die sich als menschliche Wesen betrachten, die zufällig jüdischer Herkunft sind. Drittens diejenigen, die ihre Jüdischkeit über alle ihre anderen Eigenschaften stellen. Die ersten beiden Kategorien mögen eine harmlose und unschuldige Gruppe von Menschen bezeichnen. Wir neigen zu der Annahme, dass religiöse Menschen im Allgemeinen von ihren Glaubensinhalten inspiriert sind, von denen man erwartet, dass sie sich an eine Art höheren geistigen und ethischen Wertesystems halten. Demnach lässt sich das Judentum als ethisches Glaubenssystem auffassen. Das Judentum war für mindestens zwei Jahrtausende das Identifikationssymbol der Juden. Es ist recht klar und schlüssig. Obgleich gegenwärtig immer mehr Verbrechen im Namen der Tora verübt werden, lässt sich das Judentum mit dem Hinweis darauf verteidigen, dass jüdischer nationalistischer Messianismus bloß eine Interpretation darstellt. Die zweite Kategorie ist gleichfalls recht unschuldig. Man kann seine Herkunft nicht auswählen. Ethisch Gesinnte würden zustimmen, dass Menschen respektiert und gleich behandelt werden müssen, ungeachtet ihrer Herkunft oder ihres rassischen und ethnischen Hintergrundes. Die dritte Kategorie ist problematisch. Ihre Definition mag für einige aufrührerisch klingen. Und doch war dies bizarrerweise genau die Formulierung, die Chaim Weizmann, prominenter früher Zionist und späterer erster israelischer Präsident, am Vorabend des 20. Jahrhunderts wählte. Zitat: Es gibt keine englischen, französischen, deutschen oder amerikanischen Juden, sondern nur Juden, die in England, Frankreich, Deutschland oder Amerika leben. Zitat Ende. Mit nur wenigen Worten gelang es Weizmann, kategorisch das Wesen von Jüdischkeit zu definieren. Sie ist im Grunde eine Primäreigenschaft. Man mag ein Jude sein, der in England wohnt, ein Jude, der Violine spielt oder sogar ein antizionistischer Jude sein. Vor allem anderen aber ist man Jude. Und genau dies ist die Idee, die von der dritten Kategorie vermittelt wird. Es geht darum, Jüdischkeit als Schlüsselelement und Fundamentalcharakteristikum persönlichen Seins zu sehen. Jede andere Qualität ist zweitrangig. Das genau war die Botschaft, die von den frühen Zionisten vor allem verkündet werden sollte. Für Weizmann war Jüdischkeit eine einzigartige Eigenschaft, die Juden davon abhalten sollte, sich zu assimilieren oder in der Menge aufzugehen. Der Jude würde immer ein Fremder bleiben. Dieser Gedankengang zeigte sich in den meisten frühen zionistischen Schriften. Jabotinsky führte ihn sogar noch weiter. Unnachgiebig bestand er darauf, dass eine Assimilation aufgrund der biologischen Bedingtheit unmöglich wäre. Folgendes hatte er über den deutschen Juden zu sagen. Zitat: Ein unter Deutschen aufgewachsener Jude mag deutsche Gebräuche und deutsche Wörter übernehmen. Er mag von diesem deutschen Fluidum gänzlich durchtränkt sein, aber der Kern seiner geistigen Struktur wird stets jüdisch bleiben, da sein Blut, sein Körper, sein physisch-rassischer Typus jüdisch sind. Zitat Ende. Wladimir Jabotinsky, ein Brief über Autonomie, 1904. Diese rassistischen Ideen gingen dem Nazismus voraus. Jabotinsky war nicht allein, sogar der jüdische Marxist Bernd Borochow, der die jüdische Bedingtheit auf historische und materielle Umstände bezieht, empfahl einen Weg, der eine Besonderheit des jüdischen Volkes war. Den jüdischen Nationalismus. Eine Ideologie, nach der Juden gewisse proletarische Aktivitäten in der Produktion ausüben, jedoch ihre nationalen und kulturellen Symptome bewahren sollten. Borochow sondert Juden von der internationalen proletarischen Revolution ab. Warum tut er dies? Weil Juden einzigartig jüdisch sind. Zumindest neigen die Zionisten zu diesem Glauben. Der Zionist ist in erster Linie und vor allem ein Jude. Er kann nicht einfach nur ein gewöhnlicher britischer Bürger sein, der zufällig jüdischer Abstammung ist. Er ist vielmehr ein Jude, der in Großbritannien lebt. Er ist ein Jude, der Englisch spricht. Er ist ein Jude, der vom Nationalen Gesundheitsdienst, NHS, Leistungen bezieht. Er ist ein Jude, der hier halt auf der linken Straßenseite fährt. Obwohl britisch von Geburt, ist er nach eigener Wahl auch der ultimativ andere. Der zionistische Agent. Diese dritte Kategorie der Juden muss nicht nach Palästina ziehen. Ein Wohnsitz in Zion ist nur eine Möglichkeit, die die zionistische Philosophie bietet. Um richtiger Zionist zu werden, muss man nicht herumwandern. Manchmal ist es sogar besser, genau dort zu bleiben, wo man ist. Lasst uns nachlesen, was Viktor Ostrowski, ein desertierter ehemaliger Mossad-Agent, über jüdische Bruderschaft erzählt. Zitat: Am nächsten Tag hielt Ran S. einen Vortrag über die Sayanim, ein einzigartiger und wichtiger Bestandteil der Mossad-Operationen. Sayanim, das heißt Assistenten, müssen Juden sein. Sie leben im Ausland und obwohl sie nicht israelische Staatsbürger sind, wird der Kontakt zu vielen von ihnen über ihre Verwandten in Israel hergestellt. Ein Israeli, der zum Beispiel einen Verwandten in England hat, könnte gebeten werden, diesem einen Brief zu schreiben, in dem steht, dass der Überbringer des Schreibens eine Organisation vertritt, deren Hauptaufgabe es ist, jüdische Menschen in der Diaspora zu retten bzw. zu schützen. Ob der Verwandte in Großbritannien ihm vielleicht in irgendeiner Weise behilflich sein könnte? Es gibt tausende von Sayanim in der ganzen Welt. Allein in London gibt es etwa 2000 aktive und weitere 5000, die auf einer Liste stehen. Sie übernehmen viele unterschiedliche Aufgaben. Ein Autosayan zum Beispiel, der eine Mietwagenfirma hat, kann es dem Mossad ermöglichen, einen Wagen zu mieten, ohne die normalen Papiere ausfüllen zu müssen. Ein Wohnungssayan kann ein Apartment anmieten, ohne Verdacht zu erregen. Ein Banksayan kann dir Geld besorgen, wenn du es zum Beispiel mitten in der Nacht brauchen solltest. Ein Arztsayan kann eine Schusswunde behandeln, ohne dass die Polizei etwas davon erfährt und so weiter. So hat man eine Fülle von Leuten, auf die man in allen erforderlichen Lagen zurückgreifen kann. Es sind Leute, die Dienstleistungen erbringen, aber aus Loyalität Stillschweigen bewahren. Ihnen werden nur Ihre Auslagen ersetzt. Zitat Ende. Sayanim gehören zur dritten Kategorie. Es sind Menschen, die sich in erster Linie als Juden sehen. Der Sayan ist eine Person, die die Nation, deren Staatsbürgerschaft er besitzt, aus Hingabe an die Idee einer clanhaft verschworenen Bruderschaft verraten würde. Während sich der Zionismus in seinen Anfangstagen als Versuch präsentierte, die Juden aus aller Welt nach Zion zu bringen, wurde der zionistischen Führung in den vergangenen 3 Jahrzehnten klar, dass Israel von den Juden in der Weltjudenheit und insbesondere von der dort lebenden jüdischen Elite weitaus mehr profitieren würde, wenn sie genau dort bleiben, wo sie sind. Paul Wolfowitz, Rahm Emanuel, Lord Levy und David Aronowitsch erwiesen sich für die zionistische Sache dadurch effektiver, indem sie blieben, wo sie waren. Zionismus – ein globales Netzwerk. Der Zionismus ist keine koloniale Bewegung mit Interesse an Palästina, wie einige Gelehrte behaupten. In Wirklichkeit handelt es sich beim Zionismus um eine globale Bewegung, die von einer einzigartigen tribalen Solidarität der Angehörigen der dritten Kategorie untereinander gespeist wird. Zionist zu sein bedeutet, mehr als alles andere zu akzeptieren, dass man in erster Linie Jude ist. Ostrowski fährt fort, Zitat, man hat ein risikofreies Rekrutierungssystem zu seiner Verfügung, bei dem ein Pool von Millionen jüdischer Menschen außerhalb der Grenzen des Landes angezapft werden kann. Es ist viel leichter, mit den Leuten zu operieren, die vor Ort leben, und die Sayanim leisten überall unschätzbare praktische Hilfe. Zitat Ende. Was wir hier sehen, ist ein außerordentlicher Grad von Solidarität. Aber Juden sind weit davon entfernt, eine einheitliche Rasse zu bilden. Wenn es also nicht um rassische Solidarität per se geht, was ist es dann, das den Sayanim dazu bewegt, das Risiko jahrelanger Gefängnishaft auf sich zu nehmen? Was dachte sich der israelische Spion Jonathan Pollard, als er an seinem Land Verrat beging? Was geht in den angeblich 2000 Sayanim in London vor, wenn sie ihre Königin oder ihre Nachbarn betrügen? Was ging in Paul Wolfowitz vor, als er die Strategie für sein Land entwarf, um die letzten Zellen arabischen Widerstands gegen Israel zu vernichten? Ich halte Ostrowskis Zeugnis für einen zuverlässigen Bericht. Wie wir wissen, setzte die israelische Regierung alle möglichen Mittel ein, um die Veröffentlichung seines Buches zu verhindern. In einem Radiointerview erzählte Josef Lapid, seinerzeit bedeutender israelischer Kolumnist, der Welt ganz offenherzig, was er über Ostrowski dachte. Zitat: Ostrowski ist der verräterischste Jude der modernen jüdischen Geschichte und er hat keinerlei Recht zu leben, sofern er nicht bereit ist, nach Israel zurückzukehren und vor Gericht gestellt zu werden. Zitat Ende. Valerie Pringle, die Journalistin am anderen Ende der Leitung, fragte Lapid: Meinen Sie, dass das, was Sie soeben sagten, eine verantwortungsvolle Äußerung war? Lapid: Aber ja, das glaube ich ganz und gar. Und unglücklicherweise kann der Mossad nichts tun, da wir unsere Beziehung zu Kanada nicht gefährden können. Aber ich hoffe, es wird einen anständigen Juden in Kanada geben, der es für uns erledigt. Pringle: Das hoffen Sie. Sie könnten mit seinem Blut an Ihren Händen leben? Lapid: Oh nein, es ist, nur wird es nicht sein Blut an meinen Händen sein. Es wird Gerechtigkeit an einem Mann geübt, der das Schrecklichste tut, was sich ein Jude nur denken kann, und das ist, dass er den jüdischen Staat und das jüdische Volk für Geld an unsere Feinde verkauft. Es gibt absolut nichts Schlimmeres, das ein menschliches Wesen tun kann, sofern er überhaupt ein menschliches Wesen genannt werden kann. Zitat Ende. Lapid, später Mitglied in Sharons Kabinett, ist sehr deutlich. Jude zu sein ist eine tiefe Verpflichtung, die weit über jede rechtliche oder moralische Ordnung hinausgeht. Offenbar ist Jüdischkeit für Lapid kein geistiger oder religiöser Standpunkt, es ist eine politische Verpflichtung, es ist eine Weltsicht, die für jeden einzelnen Juden auf diesem Planeten gilt. Wie er sagt: Der Mossad kann Ostrowski nicht töten, so ist es nun an einem anständigen Juden in Kanada, den Job zu erledigen. Ein israelischer Journalist und späterer israelischer Justizminister äußert damit die ungeheuerlichste Ansicht. Er ermutigt einen Mitjuden, im Namen der jüdischen Bruderschaft einen Mord zu begehen. Kurzum, Lapid bestätigt nicht nur Ostrowskis Bericht über die Welt der Sayanim, sondern er bestätigt auch Weizmanns Ansicht, dass es vom zionistischen Gesichtspunkt aus keine kanadischen Juden, sondern nur Juden in Kanada gibt. Er erklärt darüber hinaus, dass ein in Kanada lebender Jude, der zum Mörder wird, damit, wie er meint, der jüdischen Sache diene. In zionistischen Augen ist Jüdischkeit ein international operierendes Netzwerk. In seinem Buch bezeichnet Ostrowski dies als rassische Solidarität. Ich nenne es Bruderschaft der dritten Kategorie und Weizmann spricht von Zionismus. Gemeint ist aber ein und dasselbe. Es geht um Verpflichtung und zwar um eine, die mehr und mehr Juden in eine obskure, gefährliche und unethische Gemeinschaft hineinzieht. Offensichtlich geht es beim Zionismus gar nicht um Israel. Israel ist lediglich ein unbeständiger territorialer Aktivposten, der mit Gewalt von einer aus Hebräisch sprechenden Juden der dritten Kategorie bestehenden Einsatztruppe gehalten wird. Es gibt in der Tat kein geografisches Zentrum der zionistischen Bestrebungen. Es ist schwer zu entscheiden, wo zionistische Entscheidungen getroffen werden. In Jerusalem, in der Knesset, im Büro des israelischen Premierministers, bei Mossad, oder vielleicht in den Geschäftsräumen der Anti-Defamation League in Amerika? Es könnte auch in Bernie Madoffs Büro oder sonst wo in der Wall Street sein. Der Organismus. Zitat: Es besteht natürlich durchaus die Möglichkeit, dass es einen Entscheidungsprozess überhaupt nicht gibt. Es ist mehr als nur wahrscheinlich, dass Juden kein Zentrum oder Hauptquartier besitzen. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass sie sich ihrer besonderen Rolle innerhalb des gesamten Systems nicht bewusst sind. So wie ein Organ kein Bewusstsein von seiner Rolle innerhalb der Komplexität des Organismus hat. Kein einziger Akteur in dem Kollektiv ist mit der Vorgehensweise des Kollektives vollständig vertraut. Er oder sie kennt nur seine oder ihre persönliche begrenzte Rolle, Funktion oder Aufgabe in demselben. Dies ist wahrscheinlich die größte Stärke der zionistischen Bewegung. Sie transformiert den jüdischen Tribalmodus in ein kollektives, funktionierendes System. Zitat Ende. Die Sicht auf den Zionismus als Organismus würde zu einer Veränderung unserer Perspektive auf die derzeitigen Weltgeschehnisse führen. Dann sind die Palästinenser nicht nur Opfer der israelischen Besatzung, sondern de facto auch Opfer einer einzigartigen globalen politischen Identität, nämlich der Vertreter der dritten Kategorie, die das heilige Land in einem jüdischen Bunker verwandelten. Die Iraker sind Opfer jener Infiltratoren der dritten Kategorie innerhalb der britischen und amerikanischen Regierungsapparate, denen die Transformation der amerikanischen und britischen Armeen in eine zionistische Eingreiftruppe gelang. Und die muslimische Welt ist aus dieser Perspektive ein Versuchsobjekt der dritten Kategorie, indem sie Ideologie des moralischen Interventionismus zur neuen westlichen Expansionismusbibel erhoben werden soll. Amerikaner und Briten, sowie in einem gewissen Maße der gesamte Westen, leiden unter Finanzturbulenzen, bekannt als Kreditkrise. Man könnte sie auch als Zionfaustschlag bezeichnen.